Claire Hofmann, der Rock meiner Lehrerin. Ich war in der Quinta in einer reinen Mädchenklasse, die auch überwiegend von Frauen unterrichtet wurde. An eine dieser Lehrerinnen kann ich mich sehr gut erinnern, da sie mein Leben stark beeinflusst hat. Unverheiratete Frauen wurden damals Fräulein genannt. Fräulein Stendel unterrichtete uns in Mathematik und Geschichte. In Mathe war und bin ich keine Leuchte, aber mein Interesse an Geschichte und die Fähigkeit, Daten schnell zu speichern, machte meine Mathematikschwäche wett. Aus einem alten Geschichtslehrbuch meines Bruders schnitt ich Bilder und kleine Texte aus, klebte sie in ein Heft und schrieb eigene Kommentare dazu. Lange habe ich dieses Büchlein aufbewahrt, aber beim letzten Umzug ist es verloren gegangen. Fräulein Stendel unterstützte mein Interesse an geschichtlichen Vorgängen, indem sie mir Bücher auslieh. Sie trug immer Kostüme in dezenten Farben, mit Röcken, die über die Knie gingen. Auffallend waren ihre weiten Chiffonblusen, die locker über ihre Hüften fielen. Ihre grauen Haare hatte sie straff zum Knoten gebunden. Ebenso fiel uns ihr gekrümmter Rücken im unteren Lendenwirbelbereich auf. Sie versuchte, sich gerade zu halten. Ihr Gang war etwas schleppend und jeder Schritt schien überlegt. Ihr Gesicht war sehr faltig und für mich stand fest, wenn man so alt ist, sieht man so aus. Dabei war sie sicher nicht älter als 50 Jahre. Wenn sie in die Klasse schaute, war es manchmal so, als sähe sie uns gar nicht. Ihr Blick verlor sich in der Ferne, dann wirkte sie völlig abwesend. Ich ging gerne in ihre Klasse. Sie war stets freundlich und geduldig. Es schien ihr Freude zu bereiten, uns zu unterrichten. Sie war fair und behandelte uns alle gleich. Heimlich sprachen wir über ihren Rücken. Vermutungen, sie sei gestürzt oder hatte einen Unfall, machten die Runde. Dann hielten wir es nicht mehr aus. Die mutigste in unserer Klasse wurde ausgewählt und sollte unsere Lehrerin auf ihr Handicap ansprechen. Nach einer Schulstunde ging sie zu Fräulein Stendel. Mit hochrotem Kopf kam sie zurück und berichtete aufgeregt, dass unsere Lehrerin Jüdin sei und im Konzentrationslager inhaftiert war. Dort war sie fürchterlichen Qualen ausgesetzt gewesen. Die Deformation ihrer Wirbel rührte von Schlägen, die sie häufig erdulden musste. Wir waren fassungslos. Noch heute läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Dann baten wir sie, uns über die damalige Zeit zu erzählen. Sie war die erste Erwachsene, die uns von der Nazizeit und deren Grollen berichtete. In unseren Familien wurde nicht über diese Zeit und den Krieg gesprochen. Es fand keine Aufarbeitung statt. Zu Hause sprach ich meine Eltern darauf an. Zögerlich erzählten sie mir von Hitler und dem Nationalsozialismus. Seit damals habe ich versucht, anderen Kulturen und Religionen vorurteilsfrei zu begegnen. Es darf niemals mehr geschehen, dass sich Menschen über andere erheben und diese unterdrücken.